Aber warum habe ich das alles geduldet? Warum liege ich jetzt noch da und quäl mich ab, indes sie sich satt schläft mit ihrem unzüchtigen Leib? Warum bin ich nicht gleich hineingefahren in das Zimmer, damit sie weiß, ich kenne ihre Schande? Warum habe ich ihr nicht die Knochen zerprügelt? Weil ich schwach bin. Weil ich feig bin. Immer war ich schwach gegen sie beide. In allem habe ich ihnen nachgegeben. Ich war ja so stolz, ihnen das Leben leicht sein zu lassen, wenn schon meines verdorben war. Mit den Fingernägeln habe ich das Geld zusammengekratzt, Pfennig für Pfennig. Das Fleisch hätte ich mir von den Händen reißen lassen, um sie nur zufrieden zu sehen. Aber kaum, dass ich sie reich gemacht, haben sie sich meiner geschämt. Nicht elegant genug bin ich ihnen mehr gewesen, zu ungebildet. Wo hätte ich Bildung lernen sollen? Mit 12 Jahren haben sie mich schon aus der Schule genommen und ich habe verdienen müssen, verdienen, verdienen. Musterkoffer tragen, von Dorf zu Dorf fahren und dann von Stadt zu Stadt agentieren, ehe ich mein eigenes Geschäft auftun konnte. Und kaum waren sie oben und im eigenen Haus, da mochten sie meinen alten, ehrlichen, guten Namen nicht mehr. Den Kommissionsrat, Geheimrat, hab ich mir kaufen müssen, damit man sie nicht mehr Frau Salomonsohn anspricht, damit sie vornehm tun können. Vornehm. Vornehm. Ausgelacht haben sie mich, wenn ich mich wehrte gegen die Vornehmtuerei, gegen ihre feine Gesellschaft, wenn ich ihnen erzählte, wie meine Mutter, Gott hab sie selig, das Haus führte, still, bescheiden, nur für den Vater und uns. Altmodisch haben sie mich genannt. »Du bist altmodisch, Papachen«, hat sie immer gespottet. »Ja, altmodisch, ja.« Und jetzt liegt sie mit fremden Männern in fremdem Bett. Mein Kind, mein einziges Kind. Oh, diese Schande, diese Schande. So furchtbar stieß dem alten Mann die seufzende Qual aus der Brust, dass die Frau an seiner Seite erwachte. »Was ist's?« fragte sie schlaftrunken. Der alte Mann rührte sich nicht und hielt den Atem an. Und so lag er reglos im finsteren Sarg seiner Qual bis in den Morgen hinein, von den Gedanken zerfressen wie von Würmern.